We really want to be praying through the week. Wir wollen wirklich die ganze Woche dafür beten. For our brothers and sisters around the world. Für unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Those in Syria, die in Syrien, are considered pro-government. Die werden als für die Regierung dargestellt oder bezeichnet. And so the rebels are executing anyone they find that they suspect to be pro-government. Und deswegen töten die Rebellen jeden, der im Verdacht steht, dass er für die Regierung steht. And you can find videos online. They are showing them openly. Und du kannst diese Videos online finden, weil sie die öffentlich darstellen. Just put Syrian rebels execution. Du brauchst nur Syrien, Rebellen und die Exekutionen eintippen. It's incredible what they can put on YouTube or online. Es ist unglaublich, was man alles schon online stellen kann oder auf YouTube hochladen kann. Just the execution of citizens that they suspect that are pro-government. Einfach die Exekution von Mitbürgern, wo man denkt, dass die für die Regierung sind. And the brutal beating from both sides. Und dieses brutale, die brutalen Schläge, die von beiden Seiten ausgehen. I've never watched anyone been beaten to death. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand zu Tode geprügelt wurde. But I did yesterday. Bis gestern. It's pretty traumatizing. Das ist sehr traumatisch. To just watch soldiers kick and slap and kick and kick and kick. Wenn du das siehst, die Soldaten einfach zutreten und zuschlagen und weiter zutreten. And beat people with sticks and slap them and kick them again in the face until they're dead. Menschen mit Stöcken schlagen und sie weiter ins Gesicht schlagen, bis sie einfach tot sind. And rebels do the same thing. Und die Rebellen machen dasselbe. And they do it to anyone that they suspect is on the other side. Und sie machen das bei jedem, wo sie annehmen, dass der zur anderen Seite gehört. So the Christians are known to be or are considered to be pro-government. Und die Christen, von denen nimmt man an, dass sie einfach für die Regierung sind. And so the Christians are writing that we are just waiting for the rebels to come and execute us. Und die Christen schreiben eben, dass sie einfach nur auf die Rebellen warten, dass sie kommen und sie exekutieren. But we can be praying for them. Aber wir können für sie beten. And we want to put together a team of people who will represent our church toward the persecuted church in the world. Und wir wollen ein Team in der Gemeinde zusammenstellen, die ganze Gemeinde vertritt gegenüber den verfolgten Christen auf der ganzen Welt. I think of them every day, all through the day. Und ich denke jeden Tag an sie und den ganzen Tag hindurch. I've looked into the North Korean persecution. Ich habe mir die nordkoreanische Verfolgung angeschaut. And the persecution in Syria. Die Verfolgung in Syrien. And it's so disturbing. Und das ist so aufwühlend. That we can't live our life with closed eyes. Dass wir können einfach kein Leben mit geschlossenen Augen führen. We really have to at least be praying. Zumindest müssen wir dafür beten. God help them. Gott hilf ihnen. Give them peace. Schenk ihnen Frieden. Confuse the strategy of the persecutors. Und verwirre die Strategie der Verfolger. Father, we pray against the satanic spirit of hatred. Und Gott, wir beten gegen diesen satanischen Hass. We pray for the conversion of rebels. Und wir beten für die Bekehrung der Rebellen. And soldiers. Und der Soldaten. We pray that your glory would fill the country. Und wir beten, dass deine Herrlichkeit dieses Land füllt. That you would do miracles. Dass du Wunder tun wirst. That ravens would bring food like they did for Elijah. Und dass Raben kommen, die Essen bringen, wie die Raben damals dem Elia. And when we get to heaven. Und wenn wir dann zum Himmel kommen, and we hear their reports, und wir diese Berichte hören, and we meet people who were killed or there, und wir Menschen kennenlernen, die da getötet worden sind und dabei anwesend waren, and they stand up and they give testimony of God's glory, und sie stehen auf und geben Zeugnis über Gottes Herrlichkeit, we'll be happy when we think, I prayed for that. Du wirst dann glücklich sein, wenn du dir denkst, hey, für die habe ich gebetet. I prayed for that. Ich habe genau für das gebetet. And then when they come and they thank us for praying. Und dann, wenn sie kommen und uns danken, dass wir gebetet haben. I was in Syria around 2015. Ich war in Syrien damals, circa 2015. I died. Ich bin damals gestorben. I was killed there, but you know what? Ich wurde getötet, aber weißt du was? God's glory was there. Gottes Herrlichkeit and war I da. Got to love the person who killed me. Und ich konnte sogar die Person, die mich tötete, lieben. And I heard that you were praying for me. Und ich habe gehört, dass du für mich gebetet hast. Want to thank you. Und ich möchte dir dafür danken. And there's eternal bond forever. Und da ist eine ewige Verbindung. But it will be so sad if when we get to the other side. Aber es wird so traurig sein, wenn wir auf die andere Seite kommen. And we hear of all that went on. Und wir hören über all die Sachen, die los waren, die vorgegangen sind, und wir haben nichts getan. We didn't pray, we did nothing. Wir haben nicht gebetet, wir haben nichts getan. We can pray. Wir können beten. We can sign petitions. Wir können Petitionen unterschreiben. And we can give financial support. Und wir können finanzielle Hilfestellung leisten. So be praying that we can organize ourselves well. Und bitte betet, dass wir uns selbst gut organisieren. And that God would open a door for us that we can serve in. Gott eine Tür öffnet, durch die wir dann gut dienen können. So Father, bless these words, I pray. Vater, ich bitte dich, dass du diese Worte segnest. Encourage us. Ermutige uns. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's go to the first slide. Just in terms of review. Einfach um das nochmal zu wiederholen. We're talking about the two great needs that we have as human beings. Wir reden über die zwei großen Nöte oder Bedürfnisse, die wir als Menschen haben. Significance and security. Bedeutung und Sicherheit. This is part of our humanity. Das ist einfach Teil unserer Menschlichkeit. And we can meet those two needs in one of two ways. Und wir können diesen zwei Bedürfnissen auf zwei verschiedene Arten begegnen. I can have those needs met God's way by God's grace for God's glory. Ich kann diesen Bedürfnissen begegnen durch Gottes Weg, durch seine Gnade und für seine Herrlichkeit. Or I can meet those needs my way by my strength for myself. Oder eben auf meine Art durch meine Stärke und für mich selbst. And last week we read 1 Corinthians 3. Letzte Woche haben wir 1. Korinther 3 gelesen. And we see in 1 Corinthians 3, verse 3, Paul says, und 1. Korinther 3, Vers 3 heißt es, for you are still fleshly. Also ihr wandelt immer noch nach Menschenweise oder ist jetzt immer noch menschlich, fleischlich. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly? Are you not walking like mere men? Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? So he says, I couldn't talk to you as spiritual people. I had to talk to you as babies. Er sagt dann weiter, ich konnte nicht wie zu geistlichen Menschen mit euch reden, sondern ich musste mit euch reden wie zu Babys. Because the nature of a baby is very selfish. Weil die Natur eines Babys ist sehr selbstsüchtig, sehr fordernd. Very whiny, complaining. Es weint die ganze Zeit und es beschwert sich. Throwing immer. Tantrums. Tantrums like anger. Also es schreit breakouts den Ärger anger. Hinaus. When they don't get their way. Wenn sie es nicht auf ihre Art they haben können. Eat now. Sie wollen jetzt essen. They want to eat what they want to eat. Sie wollen das essen, was sie wollen. And just very, very self-oriented. Also sehr selbstorientiert. And this is what Paul says to the Corinthians. Und das sagt Paulus zu den Korinthern. You're very self-oriented. Ihr seid sehr selbstorientiert. You're trying to meet your significance and security your way. Ihr probiert eure Bedeutung und eure Sicherheit auf eure Weise you're zu befriedigen. The body of Christ. Und ihr spaltet dabei den Leib Christi. Some are saying we're of Paul, some are saying we're of Peter. Also manche von euch sagen, ihr gehört zum Paulus, andere sagen, wir gehören zum Petrus. Are you not people of the flesh? Seid ihr nicht Menschen des Fleisches? Are you not non-spiritual people? Seid ihr nicht ungeistliche Menschen? By doing this? Weil ihr das macht? This is so natural. Das ist sowas Natürliches, it's so was Irdisches. It's so non-supernatural. Das ist so nicht übernatürlich. Let's go to the next verse. 2 Peter chapter 1. 2. Petrus 1:3. In verse 3. In Vers 3. God has given us everything we need for living a godly life. Gott hat uns alles gegeben, was wir benötigen, um ein gottgefälliges Leben zu führen. I shorten the verse. Ich habe den Vers gekürzt and I only put it in English. Und nur auf Englisch dargestellt. And this is from the New Living Translation. Das ist immer aus der New Living Translation, Übersetzung. God has given us everything we need for living a godly life. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Everything we need to serve the persecuted church. Alles, was wir brauchen, um der verfolgten Gemeinde zu helfen. Everything we need to be effective in Austria. Alles, was wir brauchen, um effektiv in Österreich zu sein. Everything we need to build a highly effective church. Alles, was wir brauchen, um eine hocheffektive Gemeinde zu bauen. Everything we need to have a good marriage. Alles, was wir brauchen, um eine gute Ehe zu führen. To be a servant. Um ein Diener zu sein. Everything we need to hear the words well done. Alles, was wir brauchen, um einmal die Worte zu hören, gut gemacht. When we stand before him. Wenn wir vor ihm stehen. Because if you continue to read 1 Corinthians 3, weil wenn du weiter fortfährst, mit den 1. Korinther 3 weiterzulesen, it leads right up to the bema seat, the judgment seat of Christ. Dann kommt das wirklich weiter zum Barmherzigkeitsthron von Jesus Christus. Not the bema, the judgment seat. Am Gerichtsthron von Christi. Yeah. Comes right to the judgment seat of Christ. Also kommt dann direkt zum Gerichtsstuhl von Christus. And Paul said, und Paulus sagt, I laid a foundation which is Jesus Christ. Ich habe ein Fundament gelegt, welches Jesus Christus Be ist. Be careful how you build upon it. Und habt Acht darauf, wie ihr darauf weiter aufbaut. Some will build with precious stones, with gold, silver. Manche bauen mit kostbaren Steinen und Gold und Silber. But some will build with wood, hay and stubble. Und andere bauen darauf mit Holz und Stroh. And God will test our work. Und Gott wird dieses Werk dann mal testen. To see what it's like. Was es wirklich ist. And when we stand before him. Und wenn wir dann vor ihm stehen. He will test it with fire. Dann wird es mit Feuer. And if something remains after he tests it with fire, und wenn da etwas bestehen bleibt, nachdem es mit Feuer getestet hat, we will receive a reward. Bekommen wir eine Belohnung. But he says that some, aber er sagt manche, everything will be burned. Bei manchen wird alles verbrennen. But they themselves will be saved. Aber sie selbst werden trotzdem gerettet sein. And then he says, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Und dann sagt er weiter, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes sein. In the next verse, im nächsten Vers, he says, some will suffer great loss. Er sagt, manche von euch werden einen großen Verlust erfahren. But they themselves will be saved. Aber sie selbst werden gerettet werden. As through fire. Wie durchs Feuer hindurch. In the next verse, don't you know you're the temple of the Holy Spirit? Und der nächste Vers sagt, wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Why is he saying that? Und warum sagt er das? Because he's saying, don't you know that inside of you there's an upward propensity? Weil er eben sagt, wisst ihr nicht, dass in euch drinnen diese aufwärtsstrebende Neigung ist? Don't you know that the Holy Spirit lives in you? Wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist in euch lebt? Why do you give yourself to a downward propensity? Warum gebt ihr euch dieser abwärtsstrebenden Neigung hin? Why do you look for significance and security? Warum sucht ihr Bedeutung und Sicherheit? By doing things your way. Indem ihr Dinge auf eure Art macht. By your strength. Durch eure Stärke. For yourself. Für euch selbst. Why do this? Warum macht ihr das? Don't you know that you're the temple of the living God? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? That he lives inside of you? Des lebenden Gottes seid? Der in euch wohnt, that there's supernatural energy inside of us. Dass ihr diese übernatürliche Energie in euch drinnen habt. 2 Peter 1:3. Und 2. Petrus 1:3. God has given us everything we need for living a godly life. Gott hat uns alles gegeben, was wir benötigen, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Verse 4. Und Vers 4. And because of his glory and excellence. Und wegen seiner Herrlichkeit und seiner Exzellenz. Yeah, excellence. His glory is who he is. Seine Herrlichkeit ist, wer er ist. And his excellence is what he does. Und seine Exzellenz ist das, was er ausführt, seine Vollkommenheit. Because of all who God is and all what God does. Weil alles, wer Gott ist und was er tut. He has given us great and precious promises. Da hat er uns große und kostbare Verheißungen gegeben. These are such powerful words in the Greek. Und im Griechischen sind das so kraftvolle Worte. Megistos. Megistos. Megistos. Like from mega. So wie aus mega. Mega. Precious. Priceless. So kostbar. He has given us mega priceless promises. Und gibt uns diese mega kostenlosen Verheißungen. Not just so-so promises. Nicht nur so-so-la-la Verheißungen. These promises could be no greater. Diese Verheißungen könnten nicht größer sein. And this is a promise. Und das ist eine Verheißung. That he has given us promises. Dass er uns die Verheißungen gegeben hat. And these promises enable us to share his divine nature. Und diese Verheißungen befähigen uns, dass wir seine göttliche Natur mit anderen teilen. And that's a promise. Und das ist wieder eine Verheißung. And these promises enable us to escape the world's corruption caused by human desires. Und diese Verheißungen befähigen uns, dass wir dieser weltlichen Korruption entkommen, die durch menschliche Bedürfnisse geschieht. We can escape the downward propensity of our human nature. Wir können dieser hinabwärts führenden Neigung unserer menschlichen Natur entkommen. Because we always want to do things our way. Weil wir immer Sachen nach unserer Art machen in wollen. Our strength, in unserer Stärke. For ourselves. Für uns selbst. Whether we recognize it or not. Egal, ob wir es erkennen oder nicht. There's always this downward pull. Es gibt immer diesen nach hinabwärts gerichteten Zug. And if we give ourselves over to it, und wenn wir uns dem hingeben, it will destroy our life. Dann wird der unser Leben zerstören. But God helps us to escape this. Aber Gott hilft uns, dem zu entkommen, by giving us fantastic promises. Indem er uns diese fantastischen Verheißungen gibt. Next verse. In view of all this, im Anblick von all dessen, in view of all of God's greatness, wenn ihr all Gottes Größe betrachtet, in who he is and what he's done, wer er ist und was er getan hat, and all the promises he's given us, und all die Verheißungen, die er uns gegeben hat. Someone counted the promises of God in the Bible. Jemand hat mal alle Verheißungen in der Bibel gezählt. It was a school teacher. Es war ein Schullehrer. I think a Sunday school teacher. Ich glaube sogar ein Sonntagsschullehrer. In Kanada. In the 1950s. In 1950. And they were published in the Time magazine in 1954. Und 1954 wurden sie im Time magazine aufgezählt, oder? Something like that. Yeah. And he counted 7,487 promises. Er hat 7,487 Verheißungen gezählt. In 1956. Das war 1956. December 4th issue of Time magazine. Am 4. Dezember war das Thema im Time magazine. He it took him 1.5 years to read through the Bible and count all the promises. Es hat ihn 1.5 Jahre gekostet, durch die Bibel durchzugehen und alle Verheißungen zu zählen. 7,487 promises that God makes to us. 7,487 Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. If we're gonna finish our course, und wenn wir unseren Lauf vollenden, if we're gonna escape the downward propensity, und wenn wir dieser hinabwärts gerichteten Neigung entkommen, because how sad it will be, weil wie traurig wird es sein, and how many tears will we cry, und wie viele Tränen werden wir vergießen, and how many tears will we cry for each other, und wie viele Tränen werden wir füreinander vergießen, when we're standing before the Lord, wenn wir mal vor dem Herrn stehen, and each of us are going before the Lord one by one, und jeder von uns geht einzeln vor Gott. And people are losing their reward. Und die Menschen verlieren ihre Belohnung. And coming away from Christ. Und gehen wieder weg von Christus. In tears. Mit Tränen im Gesicht. Shattered. Einfach zerbrochen. Devastated. Vollkommen zerstört, niedergeschlagen. Walking away. Gehen sie weg. And saying. Und sagen. I lost it all. Ich habe alles verloren. Because I did it my way. Weil ich es auf meine Art gemacht habe. In my strength. Durch meine Stärke. How stupid I was. Wie dumm war ich. And this is eternal. Und das ist für immer. And though we are still saved, aber wir sind immer noch gerettet. When we see the reward we could have had, wenn wir die Belohnung sehen, die wir mal haben hätten können, we will faint. Dann werden wir ohnmächtig werden. We will lose our strength. Wir werden unsere Stärke verlieren. We will be so unbelievably disappointed. Wir werden so unglaublich enttäuscht sein. Now, in view of all of this, im Blick auf dessen, make every effort to respond to God's promises. Probiert alles, damit ihr Gottes Verheißungen gerecht werdet. Every effort. Oder darauf antwortet. Make every effort. Also macht alles. Make every effort. Also macht jede Bemühung. Yeah, make every effort. Do everything that you can do. Ja, mach alles, was du kannst. To respond to God's promises. Auf Gottes Verheißungen zu antworten. First, I have to know what they are. I have to seek them. Aber zuerst muss ich sie suchen, damit ich weiß, wer sie sind. I need to be a promise seeker. Also muss ich ein Verheißungssuchender werden. I need to spend time in my Bible. Ich muss Zeit mit meiner Bibel verbringen. Looking for promises. Looking for them. Und diese Verheißungen suchen. Be a promise seeker. Wir sind ein Verheißungssucher and sammle sie. Du kannst ein eigenes Buch anfangen, wo du Gottes Verheißungen reinschreibst. That are very personal to you. Die ganz persönlich für dich sind. That are spirit spoken to you. Wo der Geist sie direkt zu dir ausspricht. That God gave to you. Die Gott dir direkt gegeben This hat. Is not an academic exercise. Das ist keine akademische Übung. This is a spiritual exercise. Das ist eine geistliche Übung. Father in heaven. Vater im Himmel. Add your promises to my life. Ich bitte dich, füge deine Verheißungen zu meinem Leben dazu. Open my eyes. Öffne meine Augen. Psalm 119, verse 18. Psalm 119:18. Open my eyes. Öffne meine Augen. That I might find something wonderful in your word. Dass ich etwas Wunderbares in deinem Wort finde. Open my eyes. Öffne meine Augen. Holy Spirit, lead me. Heiliger Geist, führ mich. Lead me in your word. Leite mich durch dein Wort. Psalm 23. Psalm 23. Guide me in paths of righteousness. Führe mich in den Wegen der Gerechtigkeit. For your name's sake. Um deines Namens willen. Guide me, show me. Führe mich, leite mich und zeig's mir. So I've got to know the promises. I've got to know some. Also ich muss zumindest ein paar der Verheißungen kennen. Even if I just know one. Auch wenn ich nur eine kenne. I can take Romans 8:28. Ich kann Römer 8:28. That's the only promise I have. Die, also die einzige Verheißung nehmen, God die ich works habe. Everything to the good for those who love him. Gott wirkt alles zum Guten für diejenigen, die er liebt. That one promise I can push my whole life. In diese eine Verheißung kann ich mein ganzes Leben hineinlegen. I use that as a shield. Ich nehme das als ein Schild. In Ephesians 6. In Epheser 6. Take up the shield of faith. Nimm den Schild des Glaubens. That you may be able to stand. Damit du bestehen bleibst. Against the fiery darts of the evil one. Gegen die feurigen Pfeile des Bösen. And this is a promise. Und das ist eine Verheißung. No matter what happens. Und was auch immer passiert. God's going to work it to the good. Gott wird es zum Guten wirken. And we can drive that promise. Und wir können diese Verheißung weiterbringen. I only need a handful of promises. Ich brauche nur eine Handvoll von Verheißungen. At a time. Zu einer Zeit. David only had 5 stones. David hatte nur 5 Steine, when he killed Goliath. Als er Goliath getötet hat. He didn't have 36. Er hat nicht 36 gehabt. You can have 36, but he only needed 5 on that day. Du kannst 36 haben, aber an dem Tag benötigte er nur 5. And we can be rotating the promises as we go through different situations. Und wir können diese Verheißungen rotierend einsetzen, wenn wir verschiedene Situationen durchmachen. I need to gather them. Aber ich muss sie zuerst sammeln. And learn them. Und sie lernen. But I need to ask God to add them to me. Aber ich muss Gott bitten, dass er sie mir hinzufügt. So when I go to his word, it's not an academic exercise. Dass wenn ich sein Wort lese, dass das keine akademische Übung ist. It's a spiritual exercise. Sondern es ist eine geistliche Übung. Holy Spirit, Heiliger Geist, give me a promise you want me to have. Gib mir eine Verheißung, von der du willst, dass ich sie mit mir Isaiah höre. 54:17. Jesaja 54:17. No weapon formed against you will prosper. Keine Waffe, die gegen dich geformt ist, wird gelingen haben. Wow. Wow. Wow. What a promise. Was für eine Verheißung. We can pray that promise for our persecuted brothers and sisters. Wir können diese Verheißung für unsere verfolgten Brüder und Schwestern beten. Father, you said no weapon formed against us will prosper. I pray for my brothers and sisters in Syria today. Vater, du hast gesagt, jede Waffe, die gegen uns gebaut wird, die wird kein Gelingen Please. Haben. Und ich bete das für meine verfolgten Brüder und Schwestern. So number one, we've got to learn the promises. Also Nummer eins, wir müssen diese Verheißungen you've lernen. You've got to be a promise seeker. Wir müssen Verheißungssucher werden. And so when you go to your Bible, also wenn du zu deiner Bibel hinkommst, look for promises and maybe write them down in a promise book. Dann such die Verheißungen und schreib sie in ein Verheißungsbuch nieder. These are God-given to you. Das sind diejenigen, die Verheißungen, die Gott dir gibt. Memorize them. Lern sie auswendig. So that you can speak them out. Damit du sie aussprechen kannst. In situations. In Situationen. So, Philippians 4:6-7. Philipper 4:6-7. Is another extremely powerful promise. Ist eine weitere sehr starke Verheißung. Be anxious for nothing. Fürchtet euch um nichts. But in everything. Aber in allem. Through prayer and supplication. Durch Gebet und Fürbitte. With thanksgiving. Mit Danksagung. Make your requests known to God. Erzähl Gott deine Bitten. And the peace of God that passes all understanding. Und der Friede Gottes, der jeglichen Verstand übersteigt. Will protect your heart. Wird dein Herz beschützen. And your mind. Und deinen Verstand. That's a promise. Das ist deine Verheißung. The peace, the supernatural peace of God will protect us. Dieser übernatürliche Friede von Gott wird uns beschützen. That's a promise. Und das ist deine Verheißung. A very, very powerful one. Eine sehr, sehr starke. The promise of his peace. Die Verheißung seines Friedens. The promise of his presence. Die Verheißung seiner Gegenwart. I will be with you always, even until the end of the age. Ich werde für immer bei euch sein, bis zum Ende der Zeit. Matthew 28:20. Matthäus 28:20. Promises of God. Die Verheißungen Gottes. The promise of power. Die Verheißungen der Kraft. Acts 1:8. Apostelgeschichte 1:8. You will receive power. Ihr werdet Kraft empfangen, when the Holy Spirit comes upon you. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Let's go to the next verse. Okay, one before that. That's not it. No, it's the one before that. Okay, stay right there. In view of all this, make every effort to respond to God's promises. In Sicht auf all das, strebt vollkommen danach, auf Gottes Weisungen zu reagieren. Now this is what we need to do. Und das müssen wir jetzt machen. Peter makes it really clear. Und Petrus macht das ganz klar. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence. Also füge zu deinem Glauben großzügig hinzu eine moralische Vollkommenheit. But the word moral is not there. It's just the word excellence. Aber das Moralische steht nicht da, es ist einfach nur dieses Vollkommenheit oder Vollkommensein. It's the same word that described God earlier. Das ist dasselbe Wort, was vorher Gott beschrieben hat. Because God is so glorious and excellent, weil Gott so herrlich und vollkommen ist, he gave us promises. Hat er uns Verheißungen gegeben. Because of who he is and what he does. Wegen dem, wer er ist und was er getan hat. Now God is saying to us, und jetzt sagt Gott zu uns, since I've done all of this for you, weil ich all das für euch getan habe, I'm asking you to provide some excellence from your side. Dass ihr auch da Vollkommenheit zur Verfügung stellt. Actually, it's the best translation is praiseworthy activity. Die beste Übersetzung wäre eine preiswürdige Aktivität. Excellence. Do something praiseworthy. Vorzüglich. Do something praiseworthy. Macht etwas Vorzügliches. Come on, you've got faith, you've got the promises. Komm, du hast den Glauben und du hast Gottes Verheißungen. I promised you eternal life through my son. Ich habe dir ewiges Leben durch meinen Sohn verheißen. I've given you a promise of peace and power of my presence. Und ich habe dir die Verheißungen von Friede und Kraft und meiner Gegenwart gegeben. Now what I want you to do, was ich will, dass du machst, is I want you, ich will, dass du, to do something that's praiseworthy. Ich möchte, dass du etwas preiswürdiges machst. How do we experience the promises of God? Wie erfahren wir die Verheißungen Gottes? The best way? Am besten. By stepping out in faith and getting involved in something. Indem wir im Glauben hinausgehen und in etwas involviert werden. Lord, is that you? Gott, bist das du? Lord, is that you? Gott, also Herr, bist das du? Then let me come on the water. Dann lass mich auf das Wasser steigen. And Jesus said, come. Und Jesus sagte, komm. And when he said, come, Peter stepped out on the water. Und als Jesus gesagt hatte, komm, ist Petrus hinaus aufs Wasser gestiegen. And he walked. Und er ist gegangen. It's when we step out. Es ist dann, wenn wir hinaustreten. Into some kind of praiseworthy activity. In eine vorzügliche Aktivität. Father in heaven. Vater im Himmel. The persecuted church burns on my heart somehow. Die verfolgte Gemeinde brennt mir im Herzen. I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Show me. Zeig's mir. I want to step out and get involved. Ich möchte hinaussteigen und ich möchte mich da einbringen. And when I step out and get involved in something, und wenn ich hinaustrete und mich da einbringe, that's when the promises of God kick in. Dann kommen diese Verheißungen von Gott hinein. What do I need promises for if I'm passive? Was bringen dir diese Verheißungen, wenn du die ganze Zeit nur passiv bist? If I stay home every day, wenn ich jeden Tag zu Hause bleibe. Thank you, Lord, for my salvation. Danke, Herr, für meine Rettung. I just love my TV. Ich liebe meinen Fernseher. Thank you. Danke. Bless those that went to church today. Segne die, die heute in die Gemeinde gegangen sind. I can't go. Ich kann nicht gehen. I'm afraid of people. Weil ich habe Angst vor Menschen. But bless them. Aber segne sie. You gotta step out. Du musst hinaustreten. We gotta step out by faith. Wir müssen im Glauben hinaustreten. Something praiseworthy. Etwas Vorzügliches. Something that God would say yes. Etwas, zu dem Gott sagen würde, ja. Something that God would applaud. Etwas, dem Gott applaudieren würde. Something that the saints would applaud. Etwas, wofür die Heiligen applaudieren würden. Thank you for helping with the buffet. Danke, dass du beim Buffet hilfst. Thank you that you're working at Connect Point. Danke, dass du beim Connect Point mitarbeitest. Thank you for being one of the greeters. Danke, dass you. Du einer der Begrüßer bist. Thank you. It's so important. Danke, das ist so wichtig. Thank you for giving in the offering. Danke, dass du in die Zehnte Thank you for helping in the cellar. Danke, dass du im Keller hilfst. Thank you for translating. Danke fürs Übersetzen. Thank you for preaching. Danke fürs Predigen. For singing. Fürs Singen. Thank you for just being here. Danke, dass du einfach hier bist. For taking your Sunday morning and just being here. Einfach, dass du deinen Sonntagmorgen dafür verwendest, um hier zu sein. Thank you for your encouraging word. Danke für deine ermutigenden Worte. Thank you for the 10 groschen that you put in the offering. Danke für die 10 Cent, die du in die Spende gibst. As a very poor person. Als eine sehr arme Person. Thank you for your praiseworthy activity. Danke für diese vorzüglichen Taten. If we don't step out and get involved somehow, und wenn wir nicht hinaustreten und uns irgendwie mit einbringen, you don't need promises. Dann benötigst du keine we Verheißungen. Don't need promises. Dann brauchst du sie nicht. But when we step out, aber wenn wir hinaustreten, then we need God. Dann brauchen wir Gott. When you want to be used by God, wenn du von Gott verwendet werden willst. When we go out with Sam on a Friday to the streets, wenn wir mit Sam am Freitagabend hinausgehen auf die Straße, you really need God. Dann benötigst du wirklich God, Gott. Help me. Gott, hilf mir. I'm outside of my comfort zone. Ich bin außerhalb meiner Bequemlichkeitszone. I want to help with the multimedia. Ich möchte beim Multimedia-Team mithelfen. I don't really know what to do. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Help me. Hilf mir. And there comes the promises. Und da kommt die Verheißung. Hebräer 13:6. I am your helper. Ich bin dein Helfer. But God, I've got promises. Aber Gott, ich habe die Verheißung bekommen. I've got problems. Also ich habe Probleme. 1 Peter 5:6. 1. Petrus 5:6. Cast your problems on the Lord. Wirf deine Probleme auf den Herrn. Because he cares. Weil er kümmert sich darum. He cares. Er kümmert sich. Wow. Do you see the difference between just being a human and drifting downward? Seht ihr den Unterschied, was es heißt, einfach nur ein Mensch zu sein, der immer weiter hinabgeht? And the difference between having promises and being lifted upward? Oder wenn man Verheißungen hat und dann immer weiter nach oben geht? Oh, Father, I'm so consumed with problems. Vater, ich bin so beschäftigt oder voreingenommen mit lauter Problemen. Tired. Ich fühle mich müde. My leg hurts. Mein Bein tut My weh. Head hurts. Mein Kopf tut weh. My job hurts. Meine Arbeit schmerzt. My family hurts. Meine Familie fügt My Schmerzen car zu. Is old. Mein Auto ist alt. But thank you, aber danke, that I can cast my cares upon you. Aber danke, dass ich meine Probleme auf dich werfen kann, because you care. Weil du dich kümmerst. And we should immediately sense an upward. Und sofort sollten wir uns dann nach oben gezogen fühlen. An upward lifting. So ein nach oben ziehen. Through the promises of God. Durch die Verheißungen Gottes. In view of all this, make every effort to respond to God's promises. Also im Hinblick auf all das, strengt euch an, dass ihr wirklich auf Gottes Verheißungen reagiert. Supplement your faith with the generous provision of excellence. Füge deinem Glauben diese großzügige Zugabe von moralischer Vollkommenheit. Just excellence. Where we could say involvement. Oder auch das mit einbringen. Or activity. Oder Aktivität. Get involved. Step into the river. Also involviere dich, also bring dich mit ein, spring in den Fluss. Get out of the house. Geh aus dem Haus hinaus. Get involved. Bring dich mit ein. Ask God, where can I step in? Frag Gott, wo kann ich mich einbringen? What can I try? Was kann ich ausprobieren? And to that, und dazu, add a generous portion of knowledge. Füge noch einen großzügigen Anteil von Erkenntnis dazu. Spiritual intelligence. Oder geistliche Intelligenz. God's ways are not our ways. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. We gotta read how Jesus thought and how he acted. Wir müssen lesen, wie Jesus gedacht hat und wie er reagiert hat. We will be surprised that he does things very different than us. Und wir sind überrascht, dass er Dinge manchmal ganz anders angeht, als wir sie angehen würden. So as we're running with zeal to get involved. Und wenn wir da rennen mit Hingabe, um uns zu involvieren, don't forget the spiritual intelligence. Vergiss dabei nicht diese geistliche Intelligenz. Because we don't want to just make a lot of noise. Weil wir wollen nicht nur viel Lärm machen. It's incredible. Sometimes we work in the basement, right? Es ist unglaublich, weil manchmal arbeiten wir im Keller. And we have 3 big jackhammers. Und wir haben so Vorschlaghammer. And a new guy will come down and he'll say, "Can I help you?" Und ein neuer Mann kommt runter und fragt dich, "Yeah, there's 3 jackhammers. Grab one and help us." Und ich sage, ja, nimm dir einen Presslufthammer. And they will put the jackhammer tip in the worst place. Und sie geben diese Spitze von diesem Presslufthammer in die schlimmsten Stelle. For like 10 minutes. Und hämmern da los für 10 Minuten. And I will go over and I say, what are you doing? Und ich gehe rüber und frage so, was machst du da? You're just making a hole. Du machst einfach nur ein Loch. a lot of noise, viel Lärm, a lot of energy, viel Energie, and a little hole, für ein kleines Loch. That's it. Und das ist alles. It's like you just spent 10 times more energy than I did. Du hast 10-mal mehr Energie verbraucht als ich. 10 times more time. 10-mal so viel Zeit. And you accomplished nothing. Und hast nichts erreicht. We can't just make noise. Wir dürfen nicht nur Lärm machen. And spend a lot of energy. Und viel Energie verbrauchen. We need to have spiritual intelligence. Wir brauchen diese geistliche Intelligenz. Add spiritual intelligence to your activities. Also füge geistliche Intelligenz zu deinen Taten hinzu. Next verse. Add a good supply of self-control. Und füge noch viel Selbstkontrolle hinzu. That means learn to say no. Das heißt, lernen Nein zu sagen. As a habit. Say als no to destructive habits. Sag Nein zu zerstörerischen Angewohnheiten. But also say no aber sag to auch Nein good things that are not God. Zu guten Sachen, die aber nicht von Gott kommen. And that's the most deceptive. Und das ist das, was am meisten, also am täuschendsten ist. You know, most of us die meisten von uns have gotten beyond destructive habits. Sind über diese zerstörerischen Angewohnheiten hinweg. All of us aber alle feel von uns the downward pull. Fühlen immer noch diesen hinuntergerichteten Zug. But if we're gonna follow God, aber wenn wir Gott folgen, we have to learn to say no. Dann müssen wir lernen, Nein zu sagen. To things that are good, zu Sachen, die gut sind, and enjoyable, und an denen man Freude hat. But they're not God's best. Aber sie sind nicht das Beste, was von Gott ist. We gotta pay a price, weil wir müssen einen Preis zahlen, to get where God wants us. Um dorthin zu gelangen, wo Gott uns haben will. We can't just be a happy-go-lucky guy. Wir können nicht dieser überglückliche Typ sein, who wants to get involved in every fun thing that's offered on the internet and offered in the sports store. Der sich überall damit einbringen will, an allen lustigen Aktivitäten, die er im Internet findet oder in Sportaktivitäten. Every sports program ever created on television. Und sich jedes Sportprogramm anschauen will, was jemals im Fernsehen ausgestrahlt and worden expect ist. To be a servant of God. There's no way. Und dabei zu erwarten, dass er ein Diener Gottes sein we wird. Gotta learn to say no. Wir müssen lernen, Nein zu sagen. So add to your spiritual intelligence the word no. Also füge zu deiner geistlichen Intelligenz das Wort Nein dazu. And to that, und dazu add patient endurance, geduldiges Ertragen hinzu. Perseverance, das Ertragen, Bestandhaftigkeit. Which means living with the end in mind. Das heißt, du lebst und hast dabei aber das Ziel vor Augen. That's the essence of endurance. Das ist die Essenz von Verstandhaftigkeit. That I know I'm going to stand before God one day. Dass ich weiß, dass ich eines Tages vor Gott stehen werde. I mean, if we lived 900 years by average on the earth. Das heißt, wenn wir im Durchschnitt 900 Jahre leben auf der Erde. Okay, we can lose sight of the end. Dann können wir das Ende aus den Augen verlieren. It's understandable. Das ist verständlich. But we're only living like 70 years, 80 years, aber maybe 90. Wir leben nur so 70, 80 oder vielleicht sogar 90 Jahre auf and der we're Erde. Losing sight of the end? Und wir verlieren das Ende aus den Augen? We're all gonna be in eternity in a blink of an eye. Wir werden alle in so einem Augenblick im Himmel sein. Life is a vapor. Das Leben ist ein Hauch. The next generation's coming and coming and coming. Die nächsten Generationen kommen und kommen und kommen. And no matter how much we fight it, we're slowly, slowly itching toward eternity. Und egal wie sehr wir dagegen kämpfen, wir rutschen immer weiter in diese Ewigkeit hinein. And we can count the days. Und wir können die Tage zählen. I think I've numbered. I think I'm at 11,000 days till my 85th birthday. Ich glaube, ich habe noch so circa 11,000 Tage bis zu meinem 85. Geburtstag, und das ist nichts. Why is it so difficult to live with the end in mind? Warum ist es so schwierig, mit dem Ziel vor Augen zu leben? Live with the end in mind. Lebe mit dem Ziel vor Augen. And keep going. Und geh weiter. Press through. Und probier da durchzukommen. Your best days are ahead. Deine besten Tage liegen noch vor dir. And to that add godliness. Und dazu füge Gottgefälligkeit. Discovering God in every aspect of your life along the way. Das heißt, dass du Gott in jedem Aspekt deines Lebens entdeckst. Don't just endure. Während du es lebst. Find God everywhere. Ertrage es nicht nur, sondern finde Gott in allen Bereichen. Verse 7. Vers 7. And to that add brotherly affection. Und füge dazu brüderliche Zuneigung. Be especially loving to other Christians. Also sei besonders liebenswert, also liebend zu anderen Christen gegenüber. Also in other churches. Und auch in anderen Gemeinden. And with love for everyone. Und mit Liebe für jeden. including the worst of sinners. Da schließt die schlimmsten Sünder mit God ein. Loves everyone. Gott liebt alle. Now Peter wraps it up. Watch verse 8. Und Petrus fügt das nochmal zusammen. Ja. And if these are yours and are increasing, wenn das eure sind und die zunehmen, you will neither be useless nor unfruitful. Dann wirst du weder nutzlos noch unfruchtbar sein. In the true knowledge of our Lord Jesus Christ. In der wahren Erkenntnis von unserem Herrn Jesus Christus. Wouldn't that be the saddest thing? Wäre das nicht das Allertraurigste? To stand before the Lord. Vor Gott zu stehen. And he honestly speaks to you. Und er spricht ganz ernst says, zu dir. You know I love you. Er sagt, du weißt, ich liebe dich. That's not a question here. Das ist hier keine Frage. I gave everything for you. Ich habe alles für dich gegeben. But I've got to be honest with you. Aber ich muss ehrlich mit dir sein. Your life on earth for me. Dein Leben hier auf der Erde für mich was useless. War nutzlos. And fruitless. Und fruchtlos. I got to tell you the truth. Ich musste die Wahrheit sagen. I'm sorry. Es tut mir leid. It's too bad. I had a lot planned for you. I'm sorry. Das ist sehr schade, weil ich hatte wirklich viel This für dich geplant. Will happen to many people. Und das wird vielen Menschen passieren. Look at the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. For he who lacks these things, weil derjenige, dem diese Dinge mangeln, involvement, das mit sich einbringen, and knowledge, Erkenntnis, and self-control, und Selbstkontrolle, and perseverance, und Standhaftigkeit, and godliness, und Gottgefälligkeit, and love for the brethren, und die Liebe für die Brüder, and love for all men, und die Liebe zu allen Menschen. He who lacks these things is blind. Wer diese Dinge nicht hat, der ist blind, or short-sighted, oder kurzsichtig, has forgotten his cleansing from his former sins, und hat vergessen, wie er sich gereinigt worden ist von früheren Sünden. Which means he is a slave to the downward propensity. Das heißt, er lebt als Sklave zu dieser abwärtsgerichteten Neigung. Because it's the promises that deliver us from it. Weil es sind die Verheißungen, die uns davon befreien. And the closing verses, watch. Der abschließende Vers ist der folgende. Therefore, brethren, deswegen, Brüder, be all the more diligent. Seid fleißig dabei, to make certain about his calling and choosing you, dass ihr euch sicher seid über seinen Ruf, mit dem er euch beruft oder and gewählt as long hat. As you practice these things, und solange du diese Dinge übst, you will never stumble. Wirst du niemals stolpern. And we're always gonna struggle, und wir werden immer Schwierigkeiten haben, but we're never gonna seriously stumble. Aber wir werden niemals ernsthaft straucheln. In the last verse. Der letzte Vers. For in this way, weil durch diese Art, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ, ist der Eingang in das ewige Königreich von unserem Herrn und der Retter Jesus Christus, will be abundantly supplied to you. Wird dir überfließend hinzugefügt werden für dich. And that's a promise. Und das ist deine Verheißung. That's a great promise. Das ist eine großartige Verheißung. So Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. I pray, Lord, ich bete, Herr, that you would infuse us with energy, dass du uns mit Energie versorgst, to respond to your promises, dass wir auf deine Verheißungen reagieren, to seek them, dass wir sie suchen, to memorize them, dass wir sie auswendig lernen, to confess them, dass wir sie bekennen, and to trust them, und dass wir auf sie vertrauen. So that when we stand before you one day, so dass wir, wenn wir eines Tages vor dir stehen, and all the saints of time, und alle Heiligen aus aller Zeit, we will not be found useless and fruitless, dass wir dann nicht als unnütz und als fruchtlos betrachtet werden. So maybe there's somebody here this morning. Deswegen bete ich, falls heute Morgen jemand hier ist and you've never received Jesus in your life, und du niemals Jesus in deinem Leben angenommen hast, God promises eternal life, hat Gott ewiges Leben verheißen, to anyone who believes in Jesus, für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Would you pray with me this morning? Würdest du heute Morgen mit mir beten? God in heaven, Gott im Himmel, forgive me, vergib mir, fill me with your life, mit deinem Leben, through Jesus your Son, durch Jesus deinen Sohn, cleanse me, reinige mich, of all the selfish things I've ever done, von all diesen selbstsüchtigen Dingen, die ich je getan habe, and forgive me, vergib mir, I want to be in your kingdom, Ich möchte in dein Königreich sein. Open my eyes. Öffne meine Augen. Teach me your ways. Lehre mich deine Wege. Fill me with your strength. Füll mich mit deiner Kraft. For your glory. Für deine Herrlichkeit. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute Morgen. Is the Lord speaking to you? Spricht der Herr heute zu dir? Are you ready to stand before him? Bist du bereit, vor ihm zu stehen? Face to face. Von Angesicht zu Angesicht. About the life you're living. Über das Leben, das du lebst. Do you want more? Willst du mehr? Then ask him. Dann frag ihn. God promises us. Gott verheißt uns. Our Father promises us. Unser Vater verheißt if uns. You go alone into your room, wenn du alleine in dein Zimmer gehst, I will listen to you. Dann werde ich dir zuhören. I will reward you. Dann werde ich dich belohnen. Go in your room and speak to me. Geh in dein Zimmer und sprich mit mir. I will listen. Ich werde zuhören. God promises that he will listen. Gott verheißt uns, dass er zuhört. In Matthew chapter 6. In Matthäus 26. Matthew chapter 6, Matthäus 6, verse 7. Vers 7. If you're here and you are a Christian, wenn du heute hier bist und Christ bist, but you have been experiencing this downward pull, aber du diesen hinabwärts strebenden Zug spüren kannst, God wants to help you. Dann will Gott dir dabei helfen. We heard a great message, how to get out of that and to have heaven pull us. Wir haben heute eine großartige Botschaft gehört, wie wir da rauskommen können und uns vom Himmel hochziehen lassen können. Just open your hands to God. Öffne deine Hand zu Gott. And do it physically as well. Und mach es physisch. Open your hands to God. Öffne Gott gegenüber deine Hände. We're just going to pray that the Holy Spirit will come. Wir beten, dass der Heilige Geist kommen und soll. And will minister to you the way you need it. Und dass er dir so dient, wie du es gerade brauchst. He knows what you need right now. Er weiß, was du benötigst. He knows where you are. Er weiß, wo du bist. And he loves you. Und er liebt dich. And he wants to give you healing and strength. Und er möchte dich heilen und dir Stärke geben. He wants to give you everything you need to live a life with him. Er möchte dir alles geben, was du brauchst, damit du ein Leben mit ihm führen kannst. So let's open our hands and let's invite him. Öffnen wir unsere Hände und laden wir ihn ein. Holy Spirit, come. Heiliger Geist, komm. Holy Spirit, come. Heiliger Geist, komm. Give comfort where comfort is needed. Spende Trost, wo Trost benötigt wird. The Holy Spirit says, I am the great comforter. Der Heilige Geist sagt, er ist der große Tröster. I am Paracleo, I am the one who goes beside you. Ich bin Paracleo, ich bin der, der neben dir geht. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. We no longer want to fulfill our needs for security and significance our way. Wir wollen unsere Nöte für Bedeutung und Sicherheit auf unsere Art erfüllen. Nicht durch unsere Art erfüllen. We want to come to you and be filled your way. Wir wollen zu dir kommen und nach deiner Art gefüllt werden. Father, I pray for marriages. Vater, ich bitte heute für die Ehen. That you would strengthen relationships. Dass du Beziehungen stärkst. That you would make it a priority in your marriage to spend quality time together. Dass du es zu einer Priorität in deiner Ehe machst, dass ihr Qualitätszeit miteinander verbringt. It's not a business. Es ist kein Geschäft. It's a relationship. Es ist eine Beziehung. Make time. Finde Zeit. I know no one has time. Ich weiß, make niemand time. Hat Zeit, aber finde diese Zeit. Invest time in one another. Investiert Zeit ineinander. I pray that you strengthen marriages and families. Und ich bete, dass du Ehen stärkst und Familien. And strengthen those who are alone, parents who are raising their children alone. Und stärke die, die alleine sind, und auch Eltern, die alleine ein Kind erziehen. Father, you are the father to the fatherless. Vater, du bist der Vater der Vaterlosen. Thank you for being a father to those children. Danke, dass du für diese Kinder ein Vater bist. And Father, I pray that you give each one of us a desire to seek your promises. Und Vater, ich bitte dich, dass du jedem von uns eine Verheißung gibst. We've used this picture before. Wir haben dieses Bild vorher schon verwendet. That we are in a boat. Dass wir in einem Boot sind. And we have sails. Und das hat Segeln. The sails are the word of God, or the promises. Diese Segeln sind das Wort Gottes und seine Verheißungen. And if our sails are full of holes, then the wind can't carry us. Und wenn diese Segel voller Löcher sind, dann kann der Wind uns nicht vorwärts bewegen. And so we have to take care of the sails. Deswegen mussten wir uns um unsere Segel kümmern. We have to, like David did, go to the brook and find 5 stones. Und wir müssen es so machen wie der David, dass er zum Bach gegangen ist und 5 Steine gefunden hat. And go to the water of the word and find promises that help you in your situation. Geh hin zum Wasser, was das Wort Gottes ist, und finde Verheißungen, die dir in deiner Situation helfen. And then we can hoist our sails up. Dann können wir unsere Segel hissen. And then the Holy Spirit can come and blow on our sails. Und dann kann der Heilige Geist kommen und in diese Segel hineinwehen. And we can soar. Und dann können wir segeln und dahin gleiten. And it's effortless. Und das ist ohne Anstrengung. Because it's the Holy Spirit blowing on us. Weil das der Heilige Geist ist, der in uns hineinweht. We do our part. Und wir machen unseren Teil. And God does his part. Und Gott macht seinen Teil. So Lord, make us promise seekers. Also Gott, mach uns zu Verheißungen Suchern. Thank you, Lord. Danke, Herr.